denen die Bedingungen seiner Leistungsgesellschaft aufherrscht, lauter Gesundheitsdienste, die er ihnen teils anbietet, teils aufnötigt, und überlässt es überhaupt nicht dem privaten Vermögen oder dem medizinischen der Quacksalberei alter Zeiten oder der karitativen Mildtätigkeit, sich um Krankheiten zu kümmern, sondern er stiftet allgemeine Gesundheitsdienste, ein medizinisches Versorgungswesen aus geregelten Beitragspflichten wie Betreuungsansprüchen. Zuerstens offeriert damit der Staat seiner Konkurrenzgesellschaft ein umfassendes Angebot. Er kümmert sich um die gesundheitliche Verfassung des Volks als laufend in Mitleidenschaft gezogene elementare Reproduktionsbedingung und hat dabei seine eigenen Gesichtspunkte, hat ein Interesse an einem Volk, das sich in den Konkurrenzumständen bewegt und bewährt, die er verwaltet und regelt, und seine Dienste an den Konkurrenzsubjekten ist zugleich die Sicherung von deren Dienstbarkeit für den Staat. Er kümmert sich um Gesundheit als elementare, als allerallgemeinste, laufend gehörig strapazierte Voraussetzung für das ganze gesellschaftliche Treiben und kümmert sich so gesehen um den Fortgang des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses und um den Fortgang der Reichtumsproduktion, damit von der er lebt. Das Gesundheitswesen abstrahiert bei diesem organisierten sich Kümmern um die Verfassung des Volkskörpers, also um den gesellschaftlichen Krankenstand, erst einmal gründlich von den unterschiedlichen Zwecken, Belastungen, auch von den Schichten, die es trifft, von den gesellschaftlichen Gruppen, deren Vermögen und Unvermögen, von den Verschleißgründen und so weiter. Es nimmt erst einmal nur Maß an den Erfordernissen der Wiederherstellung geschädigter Physis ohne Ansehen der Person und rein nach medizinischen Gesichtspunkten. Es ist nicht so, dass nicht die Frage immer mal wieder aufkommt, also auch bekannt ist, ob es das alles eigentlich braucht. Ich erinnere nur an diesen netten CSU-Youngster, der mal die Frage aufgeworfen hat, ob 80-Jährige überhaupt noch eine neue Hüfte brauchen. Aber das sind Invektiven, die gelten fürs Gesundheitswesen erst einmal nicht, sondern das abstrahiert gerade von den Fragen, wozu und für wen, und leistet zunächst einmal eine umfassende Betreuung, garantiert eine naturwissenschaftlich-medizinische Fortentwicklung von Wissen und Technologie des Heilens, Wiederherstellens, Erleichterns, des Aushaltbarmachens von Behelligungen. Und das hat ja auch dem Staat insoweit einen sehr guten Ruf eingebracht. Ich will zu diesem Punkt nur nebenbei bemerken, diese Rücksichten auf den körperlichen Zustand seiner Gesellschaft sind dem Staat eigentlich wie alle Sozialleistungen erst durch die Geschädigten klargemacht oder anders ausgedrückt abgerungen worden. Es hat erst eine umfassende Ruinierung und ein Krankenelend mit der großen Industrie und deren städtischen Ballungen gebraucht. Es hat erst sozialen Unfrieden gebraucht, dass sowas eingeführt worden ist. Und zweitens, diese Volksgesundheitsmaßnahmen gehorchen einem staatlichen Eigeninteresse. Das Volk soll nicht unnütz an Seuchen krepieren, und nicht zu vergessen, es gibt das staatliche Interesse am menschlichen Kriegsmaterial und seiner Wiedereinsatzfähigkeit. Also die Kriegsmedizin war lange eigentlich ein Hauptfortschrittsmotor in Sachen Gesundheit und medizinischen Errungenschaften. Aber das nur nebenbei. Die Finanzierung des staatlichen Gesundheitswesens sieht allerdings etwas anders aus. Zweitens offeriert der Staat den Mitgliedern seiner Gesellschaft für dieses Gesundheitsangebot nämlich weitreichende finanzielle Anforderungen. Gesundheit kostet wie alles Geld, und das ist ein Staatsbeschluss. Der dekretiert diese Dienste nicht, sondern er dekretiert ein Bezahlungswesen. Und so sehr bei medizinischen Diensten von gesellschaftlichen Unterschieden erst einmal abstrahiert, so sehr berücksichtigt er sie bei der Finanzierung. Mit dem staatlichen Prinzip Bezahlung für Gesundheit steht nämlich fest, die einen, so eine finanziell gut gestellte Minderheit, die können sich die Dienste leisten, die anderen nicht. Also für die lohnabhängige Mehrheit sind die Kosten ausgerechnet in dem Maß zu hoch, wie sie Gesundheit nötig hat. Also für die Mehrheit ist eigentlich die Kostenfrage immer prekär, und zwar in dem Maße, wie sie Gesundheit brauchen. Also das Einkommen aus Arbeit, deren Bezahlung sich aus Gewinnrechnungen ergibt und deswegen niedrig gehalten wird, das reicht nicht, und wenn solche Leute krank werden, reicht es noch viel weniger. Also gerade bei denen, für die Gesundheit unentbehrlich für ihre Reproduktion und für ihre Dienste ist, ist Wiederherstellung eigentlich unerschwinglich, individuell, sobald sie fällig wird. Und eine ganze Arbeiterfamilienexistenz von der Wiege bis zur Bahre auch noch gesundheitlich mitzufinanzieren, übersteigt eigentlich das, was so ein Normallohn von sich aus hergibt. Es ist ein vernichtendes Urteil über den Lohn, aber der Staat sieht es eigentlich ganz andersrum. Er muss eben dafür sorgen, dass Gesundheit trotzdem finanzierbar wird, und er hat auch seinen Weg, wie bei anderen Kassen auch, gefunden, wie das geht. Er überlässt es nicht den Privaten, wie viel sie opfern können und wollen, sondern organisiert die nötige Finanzmasse und die Leistungen für alle, die sich das im entscheidenden Fall nicht von sich aus leisten können, indem er eine kollektive finanzielle Haftung für die Kosten der medizinischen Versorgung dekretiert und Einkommen dafür requiriert. So werden die Leute dann zwangsweise Teilnehmer eines Versicherungswesens. Es passiert entweder, wie in manchen anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, per Steuer, also durch den generellen Zugriff des Staats auf die Einkommen der Gesellschaft, mit denen er ein Gesundheitswesen finanziert und dann staatlich gewollte Leistungen kostenlos in Anführungszeichen liefert, wobei sich dann die Besserverdienenden auf eigene Rechnung zusätzliche Dienste kaufen können. Oder es passiert wie bei uns, wo die wirklich gut Betuchten ihre eigene Kasse haben und bei den Lohnbeziehern ein prozentualer Zwangsbeitrag einbehalten wird. So stiftet der Staat dann Solidarität und zeigt, was das eigentlich ist. Was der individuelle Lohn nicht hergibt, das soll eben qua Staatsgewalt der Kollektive leisten. Und dabei werden die finanziell in diesen Kassen besser verdienenden Einkommensbezieher dazu hergenommen, um die schlechter verdienenden mitzusubventionieren. Und das Ganze passiert bei uns bekanntlich noch nach dem schönen Prinzip paritätisch geteilter Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile. Damit ist also anerkannt, dass Gesundheit für die einen ein Reproduktionsmittel und für die anderen ein Geschäftsmittel ist, wobei von paritätischem Nutzen eigentlich wenig die Rede sein kann. Dies verstaatlichte Geld für die Reproduktionsleistungen für die Arbeiterschaft, wurscht, das ist eben wie ein paritätischer Beitrag von Arbeitnehmern und Arbeitgebern organisiert ist, ist eben, weil es Geld für Reproduktionsleistungen für diese Klasse ist, insofern Lohn, aber in Form einer gerecht aufgeteilten Belastung von Lohnbeziehern wie Lohnzahlern. Und dass das seine Bedeutung und seine Rolle spielt, da werde ich noch drauf zurückkommen. Das Ganze ist also so absurd wie folgerichtig. Also absurd insofern, weil das, was eigentlich selbstverständliches Bedürfnis eines jeden ist, Gesundheit, für die Mehrheit zu einer belastenden finanziellen Zwangsveranstaltung wird. Und folgerichtig eben nach den Prinzipien, dass es diesen Zwang braucht, weil von sich aus der Mensch die Mehrheit dieses in selbstverständliche Interesse, dieses Bedürfnis gar nicht bedient. So bewältigt also der Staat nach der Finanzseite hin den Widerspruch seiner kapitalistischen Gesellschaft, dass die diese unentbehrliche Voraussetzung nach all ihren Reichtumsgrundsätzen gar nicht hergibt. Mit dem Geld betreibt er ein Kassenwesen und das leistet dann eine erste ganz entscheidende Verwandlung, nämlich für die Kassen ist bekanntlich der mit dem Gesundheitswesen beglückte Mensch ein Versicherungsfall, also das Element einer Rechnung, was er als Kassenmitglied einbringt und was er an Gesundheitskosten der Kasse aufbürdet. Deren Interesse, also das Interesse der Kasse, ist damit vorgegeben. Möglichst Einnahmen sichern und die Ausgaben möglichst in Grenzen halten. Das ist staatlich anerkannte und zugleich korrigierte Versicherungsmathematik, korrigiert insofern, als er wegen der Allgemeinheit des Gesundheitswesens einen Ausgleich zwischen den Kassen stiftet, damit nicht die unterschiedlichen Fälle von Zahlungsfähigkeit und Anspruch an Gesundheitsleistungen für die Kassen zu unterschiedlich ausfällt. Es gibt zwischen den Krankenkassen einen Risikostrukturausgleich, wo also besser gestellte Kassen Ausgleichszahlungen an andere leisten und damit so etwas wie eben die zwischen denen stattfindende Konkurrenz zugleich modifiziert und für ein generell allgemein in etwa gleiches Niveau von Einnahmen und Ausgaben gesorgt wird. Das fällt dann heute unter die Reformen, das kommt dann noch und es gibt auch schon gewisse Abweichungen davon in Form von diesen Betriebskrankenkassen, die bekanntlich immer die jüngeren Leute einsammeln mit den wenigeren Ausgaben und mit dem darüber sich besser stellen, aber durch diesen eben Risikostrukturausgleich wird das wieder ein Stück weit ausgeglichen. Ja, aber schon wieder mit dieser Eigentümlichkeit, dass gleichzeitig lauter Kassen selbstständig wirtschaften und kalkulieren sollen und insoweit ein Moment von Konkurrenz, von Eigensinn der Kassen im Gesundheitswesen existiert. Es ist eben gerade nicht einfach ein Topf, aus dem einfach jeder nimmt, was nötig ist, sondern der schon wieder unterteilt in Kassen mit ihren jeweiligen Rechnungen, mit ihren leicht unterschiedlichen Beiträgen und eben, der eben so weit reicht, dass der Staat sich wieder zu dieser Verrücktheit eines Ausgleichs genötigt sieht. Also sehr viel komplizierter, als man sagt, es wird Geld eingesammelt und für die notwendigen Leistungen ausgegeben. Also die so organisierten Einnahmen sollen eben für das, was an Gesundheit für nötig befunden wird, um was es an Gesundheitsfortschritten alles gibt, reichen und reichen dann doch immer nicht. Und das hat einen einfachen Grund, weil nämlich auf der einen Seite bei den Finanzen zwangskollektiviert wird, bei denen, die wenig Geld haben, wird gestiftet auf der anderen Seite und respektiert der Staat auf der anderen Seite bei den Diensten Freiheiten des Privatinteresses an Geld und organisiert deren Bedienung. Also er organisiert das Gesundheitswesen als Geschäft. Er zwangsverpflichtet eben nicht zu Diensten, sondern macht die von ihm gewünschten Dienste zur Verdienstquelle, ganz nach der marktwirtschaftlichen Logik, dass alle Leistungen ihren Preis haben. Weil es hier aber um staatlich gewollte Leistungen geht, ist der Gesundheitsmarkt allerdings ein bisschen eigentümlich, ein eingerichteter und reglementierter Markt mit lauter Besonderheiten. Es ist eben keine freigesetzte Konkurrenz autonomer Geschäftemacher, die mit der beschränkten Kaufkraft einzelner Kunden kalkulieren, sondern es ist ein System ausgehandelter Preise und Leistungen zwischen dem kollektiven Finanzverwalter in Gestalt der Kassen und den verschiedenen Fraktionen des Gesundheitswesens. Also dieser Markt soll Versorgung nach den Kriterien des medizinisch Nötigen leisten, also nicht nach dem kapitalistisch gültigen Marktprinzip, auf dem bekanntlich nur verkauft wird, wenn und soweit sich Zahlungsfähigkeit ausnutzen lässt und der daher die unterschiedliche Geldverfügung, also Armut und Reichtum, reproduziert. Aber die allgemeine medizinische Versorgung, die hier erwünscht ist, soll wiederum dadurch zustande kommen, dass mit den für notwendig erachteten Diensten Geschäfte gemacht werden können. Und dafür sorgt der Staat dann auch. Dadurch ist der Gesundheitsmarkt erstens dadurch ausgezeichnet, dass er ein vorzüglicher Markt ist. Zuallererst deswegen, weil hier kollektive Kaufkraft in Gestalt der Kassen vorliegt, also gar nicht die Schranke irgendeiner individuellen Zahlungsfähigkeit sich bemerkbar macht, sondern wenn dann nur die generelle Schranke dessen, was qua staatlicher Festlegung die Kassen einnehmen, wobei der Staat dann zunächst mal den Standpunkt einnimmt, dass hier alles finanziert werden soll, was gesundheitsmäßig in Sachen Volksgesundheit eben nötig ist. Und an dieser kollektiven Kaufkraft bedienen sich dann die unterschiedlichen geschäftlichen Interessen. Zuerstens die berühmten Halbgötter in Weiß. Also dieser besondere Stand von Freiberuflern bzw. Krankenhausärzten, die zu Diensten verpflichtet sind, aber damit auch zu Verdiensten ermächtigt. Also deren Dienstverpflichtung geht zugleich mit hoheitlichen Kompetenzen und Freiheiten einher. Wir haben Therapiefreiheit. Das heißt, die sollen nach beruflichen Kriterien über Art und Umfang der medizinischen Aufwendungen entscheiden, mit dem schönen Effekt, dass sie sich bei gegebenen Abrechnungssätzen und Preisen ziemlich frei über die Volksgesundheitskosten, also über ihren Verdienst, mitentscheiden. Nach der ökonomischen Seite sind das also eine Art Kleinunternehmer, aber mit einer verlässlichen Verdienstquelle in Gestalt einer Art Pfründe, nämlich einer Pfründe durch den Zugriff auf Kassengelder. Ihr Aufwand im Verhältnis zum Patienten ist das eine, ihr Einkommen im Verhältnis zu den Kassen das andere. Der Zugriff auf die bei den Kassen vergesellschafteten Lohnteile ist sogar in gewissen Grenzen relativ unabhängig von den Leistungen, hängt an Patientenzahl, an Scheinen, also Abrechnungsanrechten, und auf der Basis dann, was er verrechnen kann, erst an den anerkannten Leistungen. Und dabei können die sich im Prinzip darauf verlassen, dass Leistungen sein sollen und vor allen Dingen so bewertet sind, dass der Arzt grundsätzlich nicht schlecht verdient. Also gemäß der Hierarchie der Berufe gehören die zu den Besserverdienenden. So ähnlich ist auch das Apothekenwesen organisiert als Verkaufsmonopol einer begrenzten Zahl von zugelassenen Läden mit verlässlicher Einnahmequelle, ohne Schranke, auch die ohne Schranke am individuellen Einkommen, beim Verkauf von einer garantiert wachsenden Menge von Gesundheitsmitteln, die die Ärzte ihrer Kundschaft verschreiben. noch ganz abgesehen von dem privat zu zahlenden Bedarf, der sich bei den Apotheken ja auch niederschlägt. Sofern ein ganzes Krankenhauswesen mit ärztlichen Fall- und Bettenbelegungskosten und entsprechenden Kalkulationen und daneben leisten die Gesundheitsdienste an Hilfs- und Pflegepersonal mit einem proletarischen Entgelt zumeist niederer Stufe, das die, wie es so schön heißt, niederen Pflegedienste leistet, die mit viel Arbeit und wenig mit dem zu tun haben, was medizinische Kunst heißt. Also so liefern die staatlich geregelten Gesundheitsdienste eigentlich ein ziemlich getreues Spiegelbild der gültigen Hierarchie der Berufe, dass je anstrengender die Arbeit, umso schlechter bezahlt, dass ein Studium zur Elite der Verantwortungsträger und damit zur Zugehörigkeit zu den Bessergestellten prädestiniert. Das ist das eine, aber daneben bedient der Gesundheitsbedarf ja noch eine ganz andere, höhere Abteilung, Gesundheitsgeschäft, nämlich eine Pharmaindustrie sowie Apparatehersteller mit anerkannten Profitinteressen. Damit die auch den nötigen, den gewollten medizinischen Aufwand treiben, der bei ihnen als Kosten anfällt, stattet der Staat sie mit besonderen Verwertungsrechten von medizinischen Neuen als geistigem Eigentum aus. Also er ermächtigt sie zu terminierten, also zeitlich begrenzten Monopolpreisen, auch so eine Schönheit des Gesundheits- bzw. des Systems überhaupt. Menschendienliche Erfindungen, die zwecks Profit gemacht werden, berechtigen zum zeitweiligen Ausschluss anderer vom medizinischen Fortschritt, also von Konkurrenten, die ihrerseits dann soweit eigentlich überflüssigen Aufwand treiben, um ein lohnendes Konkurrenzprodukt zu entwickeln. Nach dieser Seite fungieren die Kassen im ziemlich großen Umfang als nationale Subventionsanstalten von Wachstumsbranchen mit globalem Konkurrenzerfolg. Dienst und Verdienst fallen allerdings keineswegs zusammen. Also mit, ja. In den Zeitungen kann man immer wieder lesen, die gesetzliche Krankenversicherung hat, was weiß ich, x Millionen Euro plus gemacht. Zwei, drei Monate später steht wieder drin, die gesetzliche Krankenversicherung ist mit 15 Millionen Euro in den Wiesen. Wie ist denn das zu erklären? Was steckt da dahinter? Also, dass die Kassen ein Bilanzwesen veranstalten von bei ihnen sich einfindenden Einnahmen und bei ihnen anfallenden Ausgaben, das ist ja nicht verwunderlich. Dass bei ihnen Minus auftaucht, also sie nach ihren Rechnungen Leistungen erbracht haben, Kosten, also Kosten übernommen haben, die aktuell aus den Beiträgen nicht zu leisten, eigentlich nicht zu leisten sind, ist nach der Seite hin ja auch kein theoretisches Problem. Also fragst du jetzt genau danach, warum das mal so ist, oder? Ja. Also, nein, ich weiß noch nicht. Das sind halt die Konjunkturen generell. Will ich eigentlich, da komme ich dann aber drauf, sagen, die haben nach all ihren Rechnungsarten heutzutage immer zu wenig Geld. Wir haben generell, und das ist jeder zeitweilige Überschuss, heißt, ist im Prinzip bald aufgebraucht, und wenn nicht Finanzquellen erschlossen werden, haben Kassen Milliarden Verluste. Erstens merkt man die Besonderheit, dass die bei denen offensichtlich nicht als Konkurs oder sonst was zu Buche schlagen, sondern, das nehme ich jetzt aber vorweg, aber es ist ja wurscht, eigentlich als vom Staat zu beurteilender Anspruch auf Zusatzfinanzierung. Und es ist ja auch ewig und drei Tage lang so gewesen und ist ja auch heute noch so, dass immer wieder der Beitrag für Gesundheit raufgesetzt wird mit dem Argument, die Kassen können all das, was sie zu finanzieren haben, nicht finanzieren. Daneben und offenbar gleichzeitig verhindert das nicht, dass Kassen, also erstens Privatkassen, lukrative Unternehmen sind und zweitens die anderen Kassen immerzu einen Gutteil ihrer ganzen Aufwendungen in Gestalt von Gehältern, von Anlagen, von Gebäuden und so weiter haben, die also teils Einkommen, teils Vermögen darstellen. Und insofern mit Beiträgen eben ein ganzes Kassenwesen in Schuss gehalten wird, was zugleich laufend als Anspruch an den Staat, an die Beitragszahler sich geltend macht, aber wir brauchen Geld. So die Frage, warum das mal weniger ist oder mal mehr, warum die glatt mal Überschüsse bilanzieren und eine ganze Zeit lang übrigens ja sehr viele, bis ab den 70er Jahren beschlossen worden ist, es reicht nicht mehr das Geld. Warum sich dieses Verhältnis so sehr zu dem Standpunkt hin entwickelt hat, das ist alles zu teuer. Also die Kassen leiden insofern laufend unter Finanznot. Da sage ich dann noch was dazu. Also wenn man die im Gesundheitswesen als Geschäftsabteilung und im Finanzierungswesen als Kassen versammelten und durchaus widerstreitenden Interessen einmal ansieht, dann ist schnell bemerklich, dass das, was der Staat als Gleichung installiert, Dienst und Verdienst, Dienst im Sinne von Gesundheitsleistungen, die dem Staat ein brauchbares Volk garantieren sollen, und Verdienst nach der Seite, dass insoweit und insofern die verschiedenen Agenten dann auch ihren Nutzen daraus ziehen sollen, dass das keineswegs zusammenfällt. Mit seinem politisch gestifteten Markt reproduziert der Staat vielmehr, indem er die Agenten der Gesundheitsdienste zu Geschäftsleuten macht, auf seine Weise den kapitalistischen Gegensatz, der seine Marktwirtschaft bestimmt, nämlich den Gegensatz von Gebrauchswert respektive Diensten und Geld, also Tauschwert, also Bereicherungsinteresse. So bei seinen Ärzten wegen der Verbindung von Dienst und Verdienen in Gestalt der Therapiefreiheit hat der Staat sich laufend die Frage aufgehalst, ob die nicht übermäßig, also überflüssiges Verschreiben und Aufschreiben. Bei den Pharma-Multis stellt sich gleich das doppelte Problem, ob die ermächtigten Profitinteressen auch wirklich den volksgesundheitlich nötigen Fortschritt liefern, ob die ausreichend und wirklich in taugliche neue Mittel investieren und dass sie andererseits zugleich als nationale Wachstumsbranche aber ausreichend profitieren sollen. Und die Kassen, eben weil sie Versicherungsagenturen sind, drängen umgekehrt drauf, bei den Leistungsvergütungen, die für sie als Kosten sich niederschlagen, Grenzen zu setzen, also kritteln und streiten laufend um das medizinisch Notwendige von ihrem Geldstandpunkt herum. Also ist mit diesem Wesen auch ein Dauerkonflikt der Gesundheitsinstanzen etabliert. Die Kassen vertreten den Standpunkt eben der knappen Kassen mit dem Argument, was alles nicht notwendig sei, und berufen sich auf den geplagten Beitragszahler. Die Ärzte in Gestalt ihrer Kassenvereinigungen, die Krankenhausträger und Apotheken und Pharmakonzerne vertreten gegeneinander und gegen die Kassen jeweils ihre Leistungen ganz systemgemäß als Mittel zum Geld verdienen und berufen sich ihrerseits auf ihren medizinischen Auftrag und das Wohl des Patienten. Und der Kunde, auf den sie sich berufen, also das Volk mit seinen beiden Lebenssorgen, Geldmangel und Krankheit, wird in diesem Gesundheitswesen eigentlich als bloßes Objekt und Anhängsel der gegensätzlichen Interessen einsortiert, die mit dieser Organisation des Gesundheitswesens installiert sind. Die immer wieder fälligen Reformen dieses Gesundheitswesens, und damit komme ich eigentlich zu dem großen Thema Gesundheitsreform, widmen sich einem systemimmanenten Problem. Immer wieder kommt der Betreiber zu dem Urteil, dass es so nicht mehr weitergeht. Und kommt zu dem Schluss, die Gesellschaft kann sich mit ihrem ganzen wachsenden Reichtum die Kosten der Gesundheit nicht mehr leisten. Es ist bzw. wird laufend zu teuer. Ein Problem ausgesprochen zynischer Natur also. Der ganze wachsende Reichtum gibt das Gesundheitswesen immerzu nicht her. Die Reformen haben also ganz generell und vorweg gesagt, mit Gesundheitsdefizit im eigentlichen Sinne überhaupt nichts zu tun. Die widmen sich zunächst einmal und haben ihren Ausgangspunkt ganz in der zweiten Seite, nämlich das, was die medizinische Betreuung an Kosten verursacht und das, was das staatlich eingerichtete System an Kostensteigerungen produziert. Die Kosten steigen erstens absolut. Erstens gibt es laufend neue Gebrechen und Krankheiten. Die Leute werden nicht zuletzt, weil sie medizinisch betreut werden, und trotz Krankheiten und Belastungen außerdem älter. Und das ist keineswegs ein reiner Segen in dieser Gesellschaft, sondern unter Kassengesichtspunkten eine wachsende Last. Zweitens hat der medizinische Fortschritt seinen Preis. Also das Staatsinteresse an medizinischen Erkenntnissen und an lohnenden medizinischen Zukunftstechnologien, das Geschäftsinteresse der Konzerne sowie die prompte lukrative Anwendung durch die anderen Dienstleister sorgen halt für stetige Kostenanstieg. Die Pharmakonkurrenten sind bemüht, halt immer neue Produkte schnell auf den Markt zu bringen. Die problematischen Nebenwirkungen solcher Wachstumsstrategien eingeschlossen, weiß ja jeder, dass die oft auf Experimente am lebenden Objekt hinauslaufen. Ferner die Konkurrenz der Gerätehersteller um neue Apparate, um immer bessere und neue Gerätschaften, wobei diese neuen Technologien nach der kapitalistischen Rechnungsweise zugleich ein Handicap haben, weil sie nicht wie sonst im kapitalistischen Betrieb vornehmlich darauf gerichtet sind, Lohnkosten einzusparen, Personal wegzurationalisieren, sondern das medizinische Angebot zu erweitern, um an zusätzlichen oder verbesserten Medizinleistungen zu verdienen, an denen im Prinzip ja ein staatliches Interesse besteht. Also Gerätschaften, die vermehrt angewandt und, das heißt, abgerechnet werden. Es ist also schon wieder so eine schöne Verrücktheit des Systems, dass der medizinische Fortschritt zugleich als ökonomischer Wachstumsmotor, als positiver Standortfaktor und als wachsende ökonomische Belastung zählt. Zweitens steigen die Kosten aber vor allem relativ im Verhältnis zur hauptsächlichen Finanzierungsbasis, nämlich der nationalen Lohnsumme. Die wächst ja keineswegs mit, sondern hat umgekehrt die Tendenz, Verbilligung durch Personaleinsparung, durch Rationalisierungen und im Gefolge der wachsenden Arbeitslosenmassen durch einfache Lohndrückerei, länger arbeiten, weniger Lohn. Das sind alles Konkurrenzmittel. Also tendenziell sinkt also mit dem Wachstum die Lohnsumme, aus der sich die Kassen bedienen. Die Kassen können zwar und haben das ja auch ewig gemacht, solange der Staat sie dazu ermächtigt, die Lohnabzüge steigern, aber der Staat kriegt es wachsend mit Klagen des Kapitals über die steigenden Lohnnebenkosten zu tun, wo doch die Kapitalisten gerade umgekehrt erfolgreich den Lohn senken. Und je mehr Erfolg sie dabei haben, also Arbeitslose und Lohnsenken als entscheidendes Mittel der Standortkonkurrenz praktizieren, umso mehr lässt der Staat sich das auch einleuchten, dass das, was er an Lohnkosten, an sogenannten Lohnnebenkosten produziert, eine so nicht tragbare Belastung seiner Kapitalisten ist. Damit zieht ins Gesundheitswesen der vorrangige Gesichtspunkt ein, dass hier ein nationaler Standortkostenfaktor zu rationalisieren ist, dass das Kapital also von Kosten für Gesundheit zu entlasten ist. Ich will, ehe man jetzt, das ist ja durchaus unter human gesonnenen Menschen unterwegs ist, den Sozialstaat des Abbaus und der Gemeinheit bezichtigt. Mal sagen, was darin eigentlich sachlich zur Geltung kommt. Das kapitalistische Prinzip des Gesundheitswesens wie des Sozialsystems überhaupt. Also dass der Lohn und die nationale Lohnsumme sinkt, das macht sich nämlich im Sozialsystem ganz systemgemäß als Überbelastung geltend. Im Maße des Kapitalwachstums und dank seiner lohnsenkenden Methoden werden also die Lebensumstände, die der Staat für die Klasse organisiert, zu teuer für den Standort. Anders ausgedrückt heißt das also, der Standort eines gepflegten, eines nach den bisherigen Maßstäben gesundheitlich betreuten Volks übersteigt die Kosten, die die Verwalter in der Standortkonkurrenz für zumutbar befinden. Und die Sicherstellung der physischen Voraussetzungen eines brauchbaren Volks gerät damit in wachsenden Widerspruch zu den anerkannten Prinzipien der Reichtumsproduktion. Sie ist ein Abzug von Wachstum und eine wachsende Belastung. Anders gesagt, dass das Kapital, das Gesundheit im großen Stil verbraucht, verträgt mit seinen Rechnungen den Aufwand für die medizinische Betreuung seines Menschenmaterials einfach nicht. Also gilt es, das ist Staatsbeschluss jedenfalls, die notwendigen Unkosten in Sachen Gesundheit neu am Kriterium der lohnenden Kosten fürs Kapital auszurichten. Der Staat, also der den medizinischen Fortschritt entschieden fördert, übt insofern vom Standpunkt der Lohnkosten Selbstkritik, weil der ganze medizinische Fortschritt nach diesem Maßstab zu teuer ist, entdeckt er glatt Überversorgung, erklärt Gesundheitsleistungen für überreichlich, den bisherigen Aufwand also zum Luxus im Verhältnis zur Masse der schlechter Verdienenden. Das ist keineswegs bloß eine Ideologie, sondern das wird, will ich dann noch ausführen, glatt ein Stück weit wahrgemacht. Also auch so eine Systemlogik, dass das, was der Staat an Gesundheitsleistungen, an Fortschritten zustande bringt, ihm selber unter Kostengesichtspunkten als eine Last vorkommt, die er zu senken sich vornimmt. So kommt der Staat dann über die Kosten und über die Verträglichkeit der Kosten mit den Kapitalanforderungen an den Standort in Sachen Lohn darauf zurück, dass seine zivilisatorische Einrichtung Volksgesundheit eine Dienstleistung am Standort, also an seinem Kapitalismus und an ihm ist, also auch den Staats, den Kapitalbedürfnissen und den Staatssorgen um die Konkurrenzfähigkeit des Standorts unterzuordnen ist. Soweit so schlecht. Allerdings hat dieser Beschluss dann doch einen entscheidenden Haken, weil das Sparinteresse des Staats eben nicht bloß im Gegensatz zum Gesundheitsbedarf der Massen tritt, den die Politik nach ihren staatlichen Bedürfnissen entscheiden und beschneiden kann, wie bei anderen Sozialkassen, wo der Sozialstaat als Verarmungsmittel und als Zuteilung neuer Armutsniveaus und Umstände fungiert. Hier in diesem Gesundheitswesen geht es eben zugleich um Einkommensinteressen des vom Staat anerkannten und gepflegten Ärztestandes, um Krankenhauskalkulationen und vor allem auch um betriebswirtschaftliche Erfolgsrechnungen seiner großen Wachstumsbranche, Gesundheitsindustrie, die längst auch weltweit verdient, also in jedem Sinne dem Standortwachstum dient. Einfach den Kostenzuwachs unterbinden, weniger Geld ins System, das geht nicht. Die Reformen sollen also die widerstreitenden Gesichtspunkte bedienen, sparen und zugleich nach Möglichkeit sogar mehr Geld ins System, das Kapital von Lohnkosten entlasten und zugleich das Verdienen nicht unterbinden, die lohnenden Leistungen der Gesundheitsindustrie nicht untergraben. Und das beflügelt den Reformeifer. Also die Gesundheitsreformen die da unterwegs sind und die jetzt gerade wieder beschlossen worden ist, nehmen sich also vor, zugleich in das System den Gesichtspunkt der Kostenentlastung des Kapitals einzuführen, geltend zu machen, zugleich das Verdienen nicht zu unterbinden, die lohnenden Leistungen nicht zu untergraben, die Gesundheitsindustrie nicht zu schädigen. Und sie richten sich sowohl auf die Einnahmen- wie auf die Ausgabenseite. Was die Einnahmenseite angeht, diesen Gesichtspunkt, die Finanzierung zu sichern, ohne die Lohnkostensenkung durchs Kapital, die Einschränkungen der zur Verfügung stehenden Lohnsumme durch laufende Beitragssteigerungen zu untergraben. Das geht glatt, wie die Reformer mit ihrem Fanatismus beweisen. Also der Fanatismus, der einfach dem dient, die für notwendig befundenen Einnahmen ganz ohne Kapitalbelastung hinzubekommen und die Gesundheitskosten Zug um Zug vom Preis der Arbeit, also dem vom Kapital zu zahlenden Lohn, abzukoppeln. Und wie das geht, machen sie eigentlich nicht erst seit heute vor. Man vergisst das eben immer. Es ist eigentlich seit zwei Jahrzehnten in größeren und kleineren Schritten unterwegs. Korrekturen am einmal eingerichteten Kassenwesen nach der Seite der Einnahmen hin durchzusetzen. Zwar ist